ein Mix aus, oder ein verkürzter Mix aus den, ich weiß gar nicht, wer das möglich ist, ich kenne die Original-CD jetzt nicht, aber auf jeden Fall ist er gemacht worden von den Musikern, die die lange CD rausgebracht haben, die lange Veröffentlichung, und daraus hatten wir gerade einen Mix, eine Verkürzung gehört, der CD Introjection, zusammengestellt von Nicolas Wiese und Mise en Scène, also die Zusammenarbeit von dem israelischen Musiker Shai Nassi und dem Berliner, jetzt Berliner Musiker Nicolas Wiese. Nicolas Wiese hat ja früher in Hamburg gelebt, hat dort auch studiert und hat inzwischen so zwei große Arbeitsbereiche, einmal also als visueller Grafikdesigner und eben als audiovisueller Künstler, Elektronikmusiker, und auf seiner Webseite ist eine Biografie oder eine Eigendarstellung dessen, was ihn interessiert, was ihm wichtig ist, und dort schreibt er darüber, dass ihm sein Hauptinteresse in der Dekonstruktion und Rekonstruktion alltäglicher medialer Fundstücke sowie in deren widersprüchlichem und suggestivem Kommunikationsgehalt liegt, dem er komplexe Abstraktionen gegenüberstellt. Dabei spielen Sprache und Text, Architektur und Raumwirkung, Alltagsgegenstände und gebrochene Nostalgie zentrale Rollen. Und wie ich gerade auf seiner Webseite gesehen habe oder noch sehen kann, ist er ziemlich aktiv als Musiker. Er ist auch als Veranstalter aktiv. Und das kann man alles nachgucken auf seiner Homepage, die im Netz zu finden ist unter der Adresse. Nee, da ist kein www davor. Das geht gleich los mit Nicolas, mit cnicolaswiese.com. Und da sind dann die ganzen interessanten Sachen über seine Arbeit zu finden. Wir gehen gleich mal weiter hier in der Klingding-Sendung in der zweiten Stunde mit einer Aufnahme von einem Trio. Das ist die Aufnahme ist, glaube ich, 2009 oder 2008 entstanden, von der CD Discard Hidden Layers. Und zwar gibt es zwei Tracks. Der erste heißt Long Wire und der zweite heißt Joke, Chameleon Joke. Das ist ein Trio mit John Hughes, Lars Scherzberg, Saxophon, John Hughes wieder Kontrabass und Nicolas Wiese, Elektronik und Samples. Okay, hören wir rein. I'm going to go to the hospital. Bevor der nächste Track beginnt, den ich schon angekündigt hatte, Choke, Chameleon Choke, noch kurz was über die Entstehung auch dieser CD, die 2008 bei Schraum, bei dem Berliner Label Schraum rausgekommen ist. Das Ausgangsmaterial oder beziehungsweise also Discarding Layers, es verweist auf so eine Frage, die in der Software manchmal gestellt wird, in der Bildbearbeitungssoftware, ob man unsichtbare Bildebenen löschen möchte oder dazu bereit ist. Und das ist eben auch das Thema in diesem Trio-Album von John Hughes, Lars Schurzberg und Nicolas Wiese, das Bearbeiten von Klangebenen, die davor schon 3 Jahre zusammengespielt haben und da eben auch ein eigenes Prinzip entwickelt haben. Das klangliche Ausgangsmaterial für den Part von Nicolas Wiese ist oder sind von ihm vorher aufgenommene Duos von Lars Schurzberg, Altsaxophon, Sopranino-Saxophon, John Hughes. Und bei dem dann wieder darauf folgenden Zusammenspiel der Gruppe treffen dann die zwei improvisierenden Akustiker auf die ihre eigenen elektronisch verfremdeten Spiegelbilder, die Nicolas Wiese dann einspielt. Und so ist praktisch die Entstehung der verschiedenen Tracks von der CD Discard Hidden Layers und davon jetzt der nächste. Thank you. Thank you. moderne Instrumente mit. Das war ein Track von einem Trio mit Alberto Braida, Klavierobjekte, Massimo Falascone, Saxophon, Cracklebox, wie schon genannt, die verschiedenen anderen elektronischen Instrumente und Filippo Monico, Schlagzeug, Percussion, Flöte. Und der Titel war Re-Track Number One. Es würde dann weitergehen mit Start Track Number Two, Re-Track Number Three und Ja, hören wir gleich einfach mal rein in den Star Trek Number 2, der gleich darauf folgt. Thank you.

questa seconda parte. In den letzten 10 Minuten dann noch ein Track, der auch am H7 Club aufgenommen wurde. Und zwar ist es schon einige Zeit auch wieder her. 2007, am 4. April, am 28. April 2007, waren zwei Musiker zu Gast, beziehungsweise vier Musiker. Einmal Sofia Jernberg aus Stockholm, Joel Grip ebenfalls aus Stockholm, Sofia Jernberg Voice, Vocals, Stimme, Joel Grip Kontrabass, und dann war noch aus Hamburg Chad Poppe, Percussion Schlagzeug, John Hughes Kontrabass und Jörg Hochapfel, der damals noch in Hamburg lebte, Klavier. Ich weiß gar nicht, ob er, ich glaube, er hat auch Synthesizer gespielt. Und es gab dann zum Schluss ein Zusammenspiel von 1, 2, 3, den fünf Gästen mit mir im H7-Club. Ich spiele da Saxophon und davon jetzt ein Ausschnitt. Action. Thank you.